Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wir sprechen jetzt über Ihr Land. Frau Diehl, in Brasilien regiert seit Anfang Januar Jair, sage ich es richtig? Jair Bolsonaro. Also ein Populist, ein Mann mit wirklich rechtsextremen Ansichten, muss man so sagen. Jetzt haben uns in den vergangenen Tagen Bilder von der Verwüstung erreicht, die nach dem Dammbruch sich dort jetzt gezeigt hat. Da ist ein Damm gebrochen, also eine Schlammlawine hat sich über die Region gelegt aus einem Rückhaltebecken für Bergbauabfälle. Das war am Freitag. Inzwischen sind auch Mitarbeiter des TÜV Süd festgenommen worden. Die hatten den Damm nämlich für funktionstüchtig erklärt. Doch das war er eben nicht. Es sind viele Tote inzwischen gezählt. Fast 300 Menschen werden noch vermisst. Was erwarten Sie jetzt von dem Präsidenten, von Bolsonaro? Naja, vor den Wahlen hatte Bolsonaro schon erklärt, dass er die Sicherheitsvorkehrung für Bergbau lockern wollte, da sie überreguliert waren. Und ich habe heute Morgen noch ein Interview mit einem Spezialist zum Thema gehört und der geht davon aus, dass es mehrere Unfälle geben wird. Nicht unbedingt alle in diese Größenordnung, aber es könnte sogar sein, dass es noch größer war. Was wir dann mit Bolsonaro beobachten, ist eine absolute Liberalisierung der Wirtschaft, der Arbeitsgesetze, zumindest ist das, was er vorhat, von den Steuerreduktionen, aber auch Sicherheitsvorkehrungen bei den Betrieben werden dann gar nicht mehr zu einem großen Thema werden. Gut, aber diese, man muss schon fast sagen, Naturkatastrophe hat sich jetzt ereignet und es ist nicht die erste. Auch 2015 gab es schon mal so eine Überschwemmung mit Schlamm. Es ist noch nicht ganz klar, ob der Schlamm wirklich giftig ist. Also es gibt ja sehr wahrscheinlich ist er es schon, denn es geht eben um Bergbauabfälle. Macht das überhaupt keinen Eindruck auf ihn? Ja, natürlich. Also das, was man beobachtet, ist, dass der Versuch, dass der Staat sich dementsprechend positioniert und die Bürger und Bürgerinnen schützt, wird jetzt zurückgefahren. Zumindest da sind die Intentionen, die von Bolsonaro in der Wahlkampagne angekündigt worden ist. Wichtig ist, dass der Umweltschutzministerium bzw. Umweltministerium erhebliche Kompetenzen verloren hatte. Viele von den Aufgaben, zum Beispiel die Zuständigkeit für Nutzung von Wäldern, und dazu gehören die Urwälder, sind jetzt in das Agrarministerium rübergegangen, was natürlich so ein Problem ist, vor allem angesichts dessen, dass die Agrarministerin von den Großgrundbesitzer unterstützt worden sind, die sehr intensive und sehr großflächig Agrikultur betreiben. Also das heißt, man hat hier bestimmte Kompetenzen, die im Schutz der Umwelt jetzt nicht mehr in den Schutz der Umwelt sind. Es gibt auch Veränderungen in Bezug auf den Schutz von indigenen Völkern. Sie haben tatsächlich ein großes Gebiet gehabt, die unter der FUNAI, das ist ein Organ, das sich darum kümmert. Die FUNAI war dem Justizministerium unterstellt und ist jetzt aber dem Agrarministerium unterstellt. Und was Bolsonaro angekündigt hatte, war, dass er die Indianer integrieren will. Also das heißt, damit meint er, dass sie dann eigentlich deren Grundrechte als indigene Völker praktisch aufgeben werden und zu normalen Bürger werden sozusagen, dass sie dann deren Land kommerziell betreiben können. Und damit ist es natürlich, schreien die Anthropologen gleich in Brasilien, dass die gesamte Kultur dann zerstört werden kann. Aber jetzt sieht man ja gerade auch Menschen, eben indigene Bevölkerung, die gerade auch an diesem Fluss, der jetzt so verschmutzt ist, wo die Fische sterben, wo man sieht, das ist einfach tot, was hier über, also der Schlamm bringt Tod über das Land. Jetzt nochmal die Frage, ich meine, das, was Sie jetzt gesagt haben, hat Bolsonaro vorgehabt, aber zum Beispiel so eine Katastrophe, kann die nicht nochmal etwas verändern? Kann er nicht sagen, naja, doch, wir müssen uns um den Umweltschutz kümmern und auch um den Schutz der indigenen Bevölkerung? Ich glaube, bei dieser Regierung nicht. Bei der Opposition verändert sich die Situation nicht. Sie haben ein Argument mehr, aber wir haben schon so viele solcher Katastrophen gesehen, übrigens auch mit Quecksilber Vergiftung, dass es da nicht besonders viel Neues ins Spiel kommt.